Dialog 2. Meinst du nicht, dass es noch zu früh ist? Das Wasser ist doch bestimmt noch eiskalt. Aber der Wetterbericht sagt, es soll heute Nachmittag ganz heiß werden. Und du hast doch auch einen Schutzanzug an. Du hast gut reden, du kannst es ja schon. Aber ich stehe halt noch nicht so sicher auf dem Brett. Ja eben, deshalb musst du ja so oft wie möglich üben.